So let's pray. Also lasst uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute. We thank you for the body of Christ around the world. Wir danken dir für den Leib Christi auf der ganzen Welt. Every single one of our brothers and sisters. Für jeden einzelnen unserer Brüder und Schwestern. Who have been saved by grace. Die durch die Gnade errettet wurden. By faith. Durch den Glauben. In the sacrifice of the cross. Durch den Glauben an das Opfer am Kreuz. The shedding of the blood of Jesus. Das Blutvergießen von Jesus. Lord, we thank you for that blood. Herr, wir danken dir für dieses Blut. Your blood. Dein Blut. Bless this message today. Segne diese Botschaft heute. We pray. Darum bitten wir. In your name. In deinem Namen. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, today we're going to talk about discipleship. Heute wollen wir über das Thema Jüngerschaft sprechen. But just for those who are visiting, aber für diejenigen, die auf Besuch we'll sind, do a little review on the Beamer. Wollen wir eine kleine Wiederholung machen hier about, am Beamer. About 3 minutes. Circa 3 Minuten lang. Talking about five purposes that God has for the church. Wir sprechen über die 5 Absichten, die Gott mit der Gemeinde hat. Worship, das ist der Gottesdienst oder Anbetung. Our relationship to God. Das ist unsere Beziehung zu Gott. Entering into a conscious harmony with God. In eine bewusste Harmonie mit Gott eintreten. The heart of worship. Und im Herzen der Anbetung ist Jesus Christ crucified. Ist der gekreuzigte Jesus Christus. Only through his blood do we have access to the Father. Und nur durch sein Blut haben wir den Zutritt zum Vater. And we express our deepest appreciation for all he's done. Und wir drücken unsere größte Wertschätzung für all das, was er gemacht hat, aus. And our highest respect for all he is. Und unseren größten Respekt für das, wer er ist. Then we have fellowship. Und dann haben wir die Gemeinschaft. The common experience. Eine gemeinsame Erfahrung of true worship. Von wahrer Anbetung. 2 aspects. 2 Aspekte. Appreciation for one another. Die gegenseitige Wertschätzung. And restoration of one another. Und die Wiederherstellung füreinander. If we don't have true worship. So wenn wir keine wahre Anbetung haben, but only have a form of worship, sondern nur eine Form der Anbetung, through the law, through good works, durch das Gesetz, durch gute Werke, we don't really have access to the Father, dann haben wir nicht wirklich Zugang zum Vater, because we're not coming through the blood of Jesus, weil wir uns da nicht durch das Blut von Jesus nähern, we're coming through religious works, wir kommen durch religiöse Werke, then we don't have true fellowship, dann haben wir auch keine wahre Gemeinschaft, then the thing we have in common. Und das, was uns dann gemeinsam ist, is not the presence of God. Ist nicht die Gegenwart Gottes. Number 3, dann Punkt 3, is discipleship. Ist die Jüngerschaft. This is not between us. Das ist nicht etwas, das zwischen uns ist. But this is something that goes from one to another. Sondern etwas, das von einem zum anderen hinreicht. The characteristics of God are manifested from one person to another. Die Eigenschaften Gottes manifestieren sich von einem Menschen zum anderen hin. Principles of life, die Prinzipien des Lebens, experiences through the years, Erfahrungen, die man über die Jahre macht, so we'll talk about today. Über das werden wir heute sprechen. The 4th that we'll study next month is ministry. Und der 4. Punkt, den wir nächstes Monat angehen werden, ist der Dienst. Things that I do that blesses everybody. Einfach Dinge, die alle segnen, Dinge, die ich tue. Like the song that we just heard. Zum Beispiel wie das Lied, das wir gerade gehört haben. That's a ministry. Das ist ein Dienst. And then we'll get into mission. Und dann kommen wir zur Mission. And before we start, let's go over the CEG mission statement. Bevor wir nun anfangen, wollen wir uns kurz mit dem CEG mission statement beschäftigen. That's our mission statement. Also unsere Bestimmung als CEG. Serving the purpose of God in our generation with joy. Dem Willen Gottes in unserer Zeit mit Freude dienen. We're going to have some T-shirts made with that and. Wir werden ein paar T-Shirts drucken lassen. That we never forget. Das sollte wirklich etwas sein, das wir niemals vergessen. What is your church about? Worum geht es in eurer Gemeinde? Serving the purpose of God. Nun, dem Willen Gottes zu dienen. In our generation. In unserer Generation. With joy. Mit Freude. Yeah. What is the purpose of God? Was ist nun die Absicht Gottes? I'm glad you asked. Ah, danke, dass du fragst. Okay, we'll get into that. Our theme for today is what is true discipleship. Aber das Thema für heute lautet, was ist wahre Jüngerschaft? And we have the word mathetes in the Greek. Da gibt es das griechische Wort mathetes. And it means this for us. Und für uns bedeutet well, es first, Folgendes. The generic meaning is a student. Also das, die ursächliche Bedeutung ist ein Student oder ein Schüler. But even better, an apprentice. Aber noch besser ein Lernender. Also. In the English we have the word apprentice. Da gibt es im Englischen das Wort apprentice. Which comes from the word apprehend. Und das kommt wieder von dem Wort lernen, apprehend. Apprehend, to take hold of. Also etwas ergreifen. And this is what a disciple does. Und das macht ein Jünger. He's not just learning. Nicht bloß nur lernen. In his mind. In seinem Verstand. But he's observing the behavior, the lifestyle. Sondern er beobachtet das Verhalten und den Lebensstil. And he's learning and he's applying to his life. Und davon lernt er und wendet an für sein Leben. So to be a disciple. Also ein Jünger zu sein, in light of true worship and true fellowship, im Lichte der wahren Anbetung und der wahren Gemeinschaft, is this, bedeutet Folgendes: personally identifying, sich persönlich zu identifizieren, with the heart of worship, mit dem Herzstück der Anbetung, that's discipleship. Das bedeutet es, Jüngerschaft zu erleben. Now the heart of worship is Jesus Christ crucified. Nun, im Herzen der Anbetung ist der gekreuzigte Jesus Christus. Now, we come into the very presence of God. Wir treten in die wirkliche Gegenwart Gottes ein. Through his blood. Durch sein Blut. If we confess our sin, he's faithful and just to forgive us of our sin. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, um uns unsere Sünden zu vergeben. And to cleanse us from all unrighteousness. Und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. This is the heart of worship. Das ist das Herz der Anbetung. The heart of discipleship. Nun, das Herzstück der Jüngerschaft is Jesus Christ crucified. Ist der gekreuzigte Jesus Christus. It is personally identifying with the heart of worship. Es bedeutet, sich persönlich mit dem Herzstück der Anbetung zu identifizieren. It is one thing to enjoy the presence of God. Es ist eine Seite, die Gegenwart Gottes zu genießen. Because of what Jesus did. Wegen dem, was Jesus gemacht hat. It is another thing to identify. Aber die andere Seite, personally, die andere Seite sagt, sich mit Jesus Christus persönlich zu identifizieren. With what Jesus did. Mit dem, was Jesus gemacht hat. So that I become a disciple of Jesus Christ. So dass ich zu einem Jünger von Jesus Christus werde. Now, I'm not going to use the Beamer too much longer. So ich werde den Beamer nicht allzu sehr noch just a couple verwenden. More verses. Nur ein paar Verse noch. Look at Luke 14:26. Schaut euch mal Lukas 14:26 an. Whosoever does not carry his own cross, und wer nicht sein Kreuz trägt, and come after me, und mir nachkommt, cannot be my disciple. Kann nicht mein Jünger sein. What is the heart of discipleship? Was ist das Herzstück der Jüngerschaft? Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. What is the heart of fellowship? Was ist das Herzstück der Gemeinschaft? Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. What is the heart of worship? Und was ist das Herzstück der Anbetung? Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. Unless we identify with him. Wenn wir uns nicht mit ihm identifizieren. Unless we take up our own cross. Und wenn wir nicht unser eigenes Kreuz auf uns nehmen. That means personal identification with him. Das bedeutet persönliche Identifizierung mit ihm. This is God's will for my life. Das ist der Wille Gottes für mein Leben. The cross and to deliver the world from sin. Das Kreuz und eben die Welt von der Sünde zu befreien. Was why Jesus Christ came to earth. Das ist der Grund gewesen, warum Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. And when we see him on that cross, und wenn wir ihn auf diesem Kreuz sehen, we see him fulfilling his purpose. Da sehen wir, wie er seine Absicht und Zweck erfüllt. And we need to look beyond that, und wir müssen aber darüber hinausblicken. To the salvation of the world. Die Errettung der ganzen Welt sehen. For those who would receive it. Für diejenigen, die ihn annehmen. It didn't stop at the cross. Das hält nicht hier inne am Kreuz. He rose from the dead. Er ist von den Toten auferstanden. And there are millions and millions of people today, right now in heaven. Und da gibt's Millionen und Abermillionen von Menschen, die jetzt gerade im Himmel sind. Because he fulfilled the purpose of God for his life. Weil er den Zweck Gottes für sein Leben erfüllt hat. We have a purpose for our life. Und wir haben auch eine gewisse Ausrichtung für unser Leben. This is what discipleship is all about. Darum geht es in dem Thema Jüngerschaft. When I was 18 years old, als ich 18 Jahre alt I gave my heart to Jesus. Habe ich mein Herz Jesus übergeben. I would go to sleep at night and think about discipleship. Da bin ich am Abend schlafen gegangen und habe über das Thema Jüngerschaft nachgedacht. I thought, Peter, John, James, ich habe mir gedacht, Petrus, Johannes, Jakobus, the Jordan River, der Jordanfluss. Going down, leaving their nets, going down. Einfach da hinabzulassen und die Netze, also dorthin zu gehen, die Netze liegen zu lassen. To John the Baptist. Zum Täufer zu gehen, Johannes dem Täufer. And then making the decision to follow Jesus. Und dann diese Entscheidung zu treffen, Jesus nachzugehen. I thought, this is what I want to do. I want to follow Jesus. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich tun. Ich möchte Jesus nachfolgen. In the beginning, I had my own ideas. Und am Anfang hatte ich meine eigenen Vorstellungen. They were ideas of suffering. Das waren Vorstellungen des Leids. Of losing everything. Alles zu verlieren. Of a life of pain. Eines Lebens des Schmerzes. Of doing something you never want to do. Etwas zu tun, was du niemals tun möchtest. Dying in Africa of starvation. In Afrika des Hungers zu sterben. Reaching the tribes with my last breath of energy. Die eingeborenen Stämme dort zu erreichen mit meiner letzten Energie. Tell you that Jesus loves you. Ich möchte euch nur noch sagen, dass euch Jesus liebt. That's discipleship. Das ist Jüngerschaft. You know what? And somehow it excited me. Aber irgendwie das hat mich gepackt. I said, hey, let's go for it. I want to follow Jesus. Und ich habe gesagt, okay, gehen wir es an. Ich möchte Jesus nachgehen. But it was a lot different. Aber es war viel anders. A lot of things that are very enjoyable about discipleship. Sehr viele Dinge, die eigentlich sehr freudig erfahrbar sind als Jünger. I have met more people who have thought they were disciples of Jesus. Ich habe mehr Leute kennengelernt, die gedacht haben, sie sind Jünger von Jesus. Than I've met disciples. Als ich wirkliche Jünger kennengelernt true habe. Disciples. So wahrhaftige Jünger. And as we go through verses today, you'll realize what true discipleship is and what it is not. Und wenn wir uns heute Verse ansehen werden, dann werdet ihr kennen, was wirkliche oder wahrhaftige Jüngerschaft bedeutet und was nicht. I don't care if someone tattooed the word disciple on their forehead. Es ist mir ganz gleich, ob jemand da oben auf der Stirne das Wort Jünger eingraviert hat. It has a big thing on their, you know, a big sign on their T-shirt. I am a disciple of Jesus Christ. Und ein T-Shirt trägt, wo ganz groß draufsteht, zum Beispiel, ich bin ein Jünger von Jesus Christus. Wears a leather jacket with a cross. Oder eine Lederjacke trägt mit einem Kreuz drauf. Disciple of the Most High. Jünger des Allerhöchsten. I have read books on discipleship. Ich habe Bücher gelesen über Jüngerschaft. I have had people come to the church. Ich hatte Leute, die in die Gemeinde kamen. And say there's no discipleship here. Und die gesagt haben, da gibt's keine Jüngerschaft hier. I'll start it. Ich werde das beginnen. A real discipleship program. Ein wirkliches Programm zur Jüngerschaft. I've heard so much. Ich habe so viel gehört. I want you to consider today what true discipleship is. Aber ich möchte, dass ihr heute darüber nachdenkt, was wahrhaftige Jüngerschaft bedeutet. Now in Matthew 11:28, this is the last verse I'm going to use on the beamer. Der letzte Vers, den ich jetzt auf dem Beamer verwenden werde, Matthäus 11:28. The Lord Jesus said, "Come to me." Da hat der Herr Jesus gesagt, kommt her zu mir. All who are weary and heavy laden. Alle ihr mühseligen und beladenen. And I will give you rest. Und ich werde euch Ruhe geben. Take my yoke upon you. Nehmt auf euch mein Joch. And learn from me. Und lernt von mir. The Greek root is for the word learn. Und die griechische Wurzel bei dem Wort lernen is the same as disciple. Ist dieselbe wie beim Wort Jünger. Take my yoke upon you. So nehmt mein Joch auf euch. And be discipled by me. Und werdet von mir zu Jüngern gemacht. Learn from me. Lernt von mir. For I am gentle, denn ich bin sanftmütig. Exactly. For I am meek and humble in heart. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. And you will find rest for your souls. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. For my yoke is easy and my burden is light. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. This is discipleship. Das bedeutet es, Jünger zu sein. When you look at Jesus Christ crucified, so wenn du auf den gekreuzigten Jesus Christus blickst, what do you see there? Was siehst du da? Jesus hanging on the cross. Jesus, wie er am Kreuz hängt. What is the greatest thing we see about God there? Was ist da das Großartigste, was wir da an Gott erkennen können? John 3:16. Johannes 3:16. For God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. That he gave his only begotten son. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. The love of God. Die Liebe Gottes. But what is the greatest characteristic of God's love? Aber welches ist nun das größte Wesensmerkmal der Liebe Gottes? What is the greatest way you can express God's love? Auf welche Weise kannst du am großartigsten die Liebe Gottes ausdrücken? And it brings us to this verse. Das führt uns zu diesem Vers. You can turn that off. Meekness. Also Sanftmut. Come unto me. Kommt her zu mir. All that are heavy laden, I'll give you rest. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. This is what discipleship is all about. Darum geht es bei der Jüngerschaft. Come to me. Kommt her zu mir. I am meek. Ich bin sanftmütig. And humble of heart. Und demütig vom Herzen. Meekness. Sanftmut. Speaks of what you will see in me, what you will experience from me. Das spricht von dem, was du in mir siehst und was du von mir erfahren wirst. Humility, my attitude toward God. Demut ist meine Eigenschaft gegenüber Gott oder meine Einstellung. Goes right back to true worship. Da kommen wir gerade zurück wieder zur wahren Anbetung. My highest respect for who God is. Mein allerhöchster Respekt für das, wer Gott ist. If I have the highest respect for who God is, wenn ich die höchste Achtung habe für das, wer Gott ist, I'm going to be humble in heart. Dann werde ich im Herzen demütig sein. And when I'm humble in my heart, und wenn ich demütig bin im Herzen, the greatest evidence of that, der größte Beweis dafür, is meekness. Ist die Sanftmut. It wasn't joy. Das war nicht die Freude. It wasn't peace. War nicht der Friede. It wasn't long suffering. Nicht das langmütige that held Jesus Geduld, to the cross, die Jesus am Kreuz hielt, though they were all present, obwohl diese Dinge alle da waren. In Hebrews 12:2, for the joy that was set before him, he endured the cross. Weil in Hebräer 12:2 heißt es, wegen der Freude, die vor ihm lag, erduldete er das Kreuz. But the most powerful characteristic was meekness. Aber das größte Wesensmerkmal war die Sanftmut. And meekness is defined as this. Und Sanftmut lässt sich folgendermaßen definieren. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. That's meekness. Das ist Sanftmut. It is strength under control. Das bedeutet kontrollierte Stärke. It means I even have the ability to do what I want. Das bedeutet, ich habe die Fähigkeit zu tun, was ich möchte. But I'm not going to. Aber ich werde es nicht tun. I want to do your will above everything. Dein Wille geht über alles. Come unto me. Kommt her zu mir. I am meek, denn ich bin sanftmütig and humble of heart, und demütig vom Herzen. You will find rest for your souls. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Most of the people that I have met, die meisten Menschen, die ich kennengelernt who habe, are really big on discipleship, die wirklich Großartiges leisten bei der Jüngerschaft, lack meekness. They have no meekness. Die haben keine Sanftmut. They have no meekness. Die haben keine Sanftmut. They are arrogant. Die sind arrogant. They are driving. Die sind getrieben. They are legalistic. Sind legalistisch. This is what I've seen in most of the people who go under the banner of discipleship. So das habe ich bei den meisten Menschen gesehen, die diese Fahne hochhalten, Jüngerschaft. Jesus said, "Come unto me, I am meek." Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, ich bin sanftmütig. In Matthew chapter 10 verse 25. Und in Matthäus 10, 25. The great chapter of discipleship. Dieses große Kapitel über die Jüngerschaft. The Lord said, it is enough. Da hat der Herr gesagt, es reicht. If a disciple is like his teacher. Es reicht, wenn ein Jünger so wie sein Lehrer ist. A slave like his master. Und ein Sklave wie sein Meister. If they called the head of the house Beelzebub. Und wenn sie den Herrn des Hauses hier Beelzebub nennen. What will they call you? Was werden sie dann euch nennen? It is enough for a disciple to be like his master. Es reicht, wenn der Jünger so wie sein Herr ist. What is the master like? Aber wie ist der Herr? Let's ask him. Lasst uns ihn fragen. Come unto me. Kommt her zu mir. All you that are heavy laden. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. Come and learn of me. Kommt her und lernt von mir. For I am meek. Denn ich bin sanftmütig. And lowly of heart. Und demütig vom Herzen. I heard a story about a pastor. He was a great preacher. Ich habe eine Geschichte von einem Pastor gehört, der ein großer Prediger war. Had a big congregation. Hatte eine große Gemeinde. And he was not that old. Er war noch nicht so alt. And suddenly he had some terminal sickness. Und plötzlich hatte er krank, also er wurde todkrank. He was in the hospital dying. Er lag dann im Spital und war im Sterben. He was not acting very spiritual at all. Und er handelte da nicht sehr geistlich. He was rude to the nurses. Er ging mit den Schwestern sehr schlimm um. Oder? He was cranky. Er war auch sehr grantig. He was impatient. Er war ungeduldig. No joy. Keine Freude. He's just complaining. Er beklagte sich becoming einfach. Bitter. Wurde er bitter. Then one day his mother walked in. Und dann kam eines Tages seine Mutter. She said, "Son, I need to talk to you." Und sie hat gesagt, mein Sohn, ich muss mit dir sprechen. You have taught all these people how to live. Du hast all diesen Menschen gezeigt, wie sie leben sollen. Now teach them how to die. Nun zeige ihnen, wie man stirbt. That's all she said. Das war es, was sie gesagt And that hat. Was enough. Und das reichte. Come on, be a disciple. Komm, sei ein Jünger. It's more than just words. Das ist mehr als bloß Worte. It's more than a title. Nicht bloß nur ein Titel. Take up your cross. Nimm dein Kreuz and auf dich follow me. Und folge mir nach. Be like me. Sei wie ich. I am meek and lowly of heart. Ich bin sanftmütig und demütig im Herzen. When the Lord was on the cross, als der Herr am Kreuz hing, he said, "Father, forgive them. They do not know what they're doing." Da sagte er, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Meekness. Sanftmut. His disciples were the same way. Und seine Jünger waren genauso. Historians say that when Peter died, bei den Historikern lesen wir, als Petrus starb, he was being crucified. Wurde er gekreuzigt. And he said, "I am not worthy to die like my master." Und er hat gesagt, ich bin es nicht wert, dass ich auf dieselbe Art und Weise sterbe wie so mein they Meister. Hung him upside down. Also hingen sie ihn mit Kopf unten and auf supposedly das Kreuz. He said, und dann sagte er, if I only had 100 lives to give, wenn ich 100 Leben hätte zum Geben. How about Stephen when he died? Wie war es mit Stephanus, als er starb? Was he like his master? War er so wie sein Meister? Do we see meekness in the disciple? Sehen wir da Sanftmut bei diesem Jünger? He's preaching in Acts chapter 7. In Apostelgeschichte 7 lesen wir, dass er predigte. The Pharisees are resisting the word of God. Und die Pharisäer stellten sich gegen das Wort Gottes. He says, "You always resist the Holy Spirit." Und er hat gesagt, ihr stellt euch immer gegen den Heiligen Geist. Then he stood up and said, "I see the Lord Jesus standing." Und dann stand er auf und er sagte, ich sehe den Herrn Jesus stehen. And then they put their hands on their ears. Und sie legten sich die Hände auf ihre Ohren. They started screaming. They picked up rocks. Fingen zu schreien an. Sie ergriffen Steine. They threw them at him. Und sie warfen sie auf ihn. To stone him. Um ihn zu steinigen. And what did he say? Und was sagte er? You can all go to hell. Ihr könnt alle in die Hölle fahren. You can perish. Ihr könnt alle verloren gehen. You unbelieving people. Ihr Ungläubigen hier. Did he do that? Hat er das gesagt? No. Nein. He said he reflected his master. Er war ein Spiegelbild seines Meisters. Father, forgive them. Vater, vergib ihnen. They don't know what they're doing. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephen is being hit by stones. Der Stephanus wird getroffen boom, von den Steinen. Boom. He's bleeding. Boom, er blutet. Boom. He's covering himself up. Er bedeckt sich da und versucht sich zu schützen. Bigger stones. Da kommen die größeren Steine. He knows he's gonna die. Er weiß, dass er sterben wird. He's seen this before. Er hat das schon vorher mal gesehen. Father, Vater, lay this not to their charge. Rechne ihnen das nicht zu, Vater. Wow. Lay this not to their charge. Rechne ihnen das nicht an, Vater. It is enough for the disciple to be like his master. Es reicht aus, wenn der Jünger so ist wie sein Herr. Come unto me. Kommt her zu mir. I am meek. Ich bin sanftmütig. It was meekness that held Jesus to the cross. Die Sanftmut hat Jesus am Kreuz gehalten. Peter pulls out his sword. Der Petrus zieht sein Schwert. In the garden. Im Garten Gethsemane. And the Lord says, "Put your sword away." Und der Herr hat gesagt, leg dein Schwert zur Seite. I could call 10 legions of angels. Ich könnte 10 Legionen von Engeln herrufen. You think I'm weak? Glaubst du, ich bin schwach? I'm not weak. Ich bin nicht schwach. I'm meek. Ich bin sanftmütig. And there's a big difference. Und da ist ein großer Unterschied. I could crush these people just by moving my pinky. Ich könnte diese Leute da zerschmettern, einfach durch die Bewegung meines kleinen Fingers. I could say, Gabriel! Ich könnte sagen, Gabriel! Michael! Michael! Squash them! Bringt sie um. They would have appeared in a second. Sie würden in einer Sekunde da there sein. Was angels everywhere watching. Überall waren die Engel, sie beobachteten in das Geschehen. Awe. Und sie waren erstaunt. Of meekness. Wegen der Sanftmut. When the Lord came into Jerusalem. Als der Herr nach Jerusalem einzog. Did he ride in on a white horse? Ritt er da auf einem weißen Pferd? Peter, go down to the horsesmith. Herr, also Petrus, geh da hinunter zum Pferdeschmied. I want the biggest, strongest. Ich möchte das größte und stärkste. I want a white horse. Weiße Pferd. All white. Ganz weiß. You pay as much as we need for it. Und du zahlst dafür, was es auch kostet. And 12 black ones. Und 12 schwarze Pferde dazu. What are we doing? Was machen wir? We're going in. Wir reiten hinein. I want swords and shields and helmets. Ich möchte Schwerter, Helme und Schilder. I want them shiny. Ich möchte, dass die glänzen. We're going in. Wir reiten hinein. Now the Lord's going to come back that way in Revelation 19. Also der Herr wird auf diese Weise zurückkommen, so wie es in Offenbarung 19 heißt. After 2000 years of long suffering. Nachdem 2000 Jahre des Leidens geschehen waren. Our last line of defense against evil. Unser letzter Verteidigungswall gegen das Böse. Is formal authority. Ist die formale Autorität. For many people it's the first line. Und für viele ist das aber der erste Wall. For many people discipleship starts with formal authority. Bei vielen fängt die Jüngerschaft dort an, wo die formale Autorität ist. With the Lord Jesus it was moral authority. Beim Herrn Jesus war es die moralische Autorität. The last line of defense in any organization should be formal authority. Und der letzte Wahl in jeder Organisation sollte die formale Autorität sein. And that's what Jesus will do in Revelation 19. Und das wird auch Jesus in Offenbarung 19 tun. He will come back in his formal authority, King of Kings, Lord of Lords, on his white horse. Er wird als König der Könige und als Herr der Herren auf seinem weißen Pferd zurückkommen. With the armies of heaven. In seiner formalen Autorität and mit den Armeen des Himmels. Evil. Und er wird das Böse zertrümmern. After 2000 years of long suffering. Nach diesen 2000 Jahren des Leids. But could you imagine the Lord? Aber könnt ihr euch den Herrn vorstellen? Marching into Jerusalem. Er zieht dann nach Jerusalem hinein. Cocky, arrogant. Als arroganter Mensch. All the miracles I've done. All die Wunder, die ich gewirkt habe. And just marching in like this. Oh, und einfach so hineinziehen. Wow. Didn't think he was like that. Ich habe nicht gedacht, dass es so ist. Out of our way. Weg von I'm hier. King here. Weg. Ich bin der out König. Of my way. Geht mir aus dem Weg. I did the miracles. Ich habe die Wunder gewirkt. Don't you remember the healing of the feeding of the 5000? Erinnert ihr euch nicht an das Ernähren der 5000 Menschen? What's wrong with you people? Was ist denn los bei euch? Get Leute? With it. Could you imagine that? Man könnte sich das vorstellen. It was the opposite. He came in on a donkey. Das genaue Gegenteil war es. Er kam auf einem Esel reiten. He is meek. Und er ist sanftmütig. This is the most important characteristic of discipleship. Und das ist das allerwichtigste Wesensmerkmal der Jüngerschaft. If you don't know this, wenn du das nicht kennst, you don't know anything about true discipleship. Dann hast du also nicht die geringste Ahnung über die wahre Jüngerschaft. I don't care who you are. Ganz gleich wer du bist. Or what you proclaim. Oder was du verkündest. Or how many books you wrote. Oder wie viele Bücher du geschrieben if hast. If you don't know meekness. Wenn du die Sanftmut nicht kennst. You don't know anything about Jesus Christ. Dann weißt du überhaupt nichts von Jesus Christus. Because the heart of worship, weil das Herzstück der Anbetung, is our Lord crucified. Ist unser gekreuzigter Herr. And the heart of fellowship, und das Herzstück der Gemeinschaft, is our Lord crucified. Ist unser Herr gekreuzigt. And the heart of discipleship, und das Herzstück der Jüngerschaft, is our Lord crucified. Ist unser gekreuzigter Herr. And the greatest characteristic is meekness. Das größte Wesensmerkmal ist die Sanftmut. And the most powerful thing that meekness can do. Und das allergrößte, was die Sanftmut bewirken kann, is forgive somebody. Ist jemanden zu vergeben. Wow. Is there somebody you haven't forgiven? Gibt's da jemanden, dem du nicht vergeben hast? You don't know what they did to me. Ja, du weißt nicht, was die mir angetan haben. They ever drive nails through your hands? Wurden dir schon einmal Nägel durch die Handflächen geschlagen? Don't be so funny. Ja, sei nicht so lustig. I'm not being funny. Ich bin nicht lustig. Did they ever drive nails through your hands? Wurden dir jemals Nägel durch die Handflächen geschlagen? Did they ever drag you through the streets? Haben sie dich jemals durch die Straßen geschliffen? Did they ever put a crown of thorns on your head? Haben sie dir jemals eine Dornenkrone auf deinen Kopf gedrückt? Did that person you can't forgive ever beat you? With the cat of nine tails? Hat dieser Mensch, den du da nicht vergeben kannst, dich jemals gegeißelt mit dieser Peitsche? Did that person you can't forgive ever spit in your face? Hat dieser Mensch, dem du da nicht vergeben kannst, dir jemals ins Gesicht gespuckt? Maybe they did. Vielleicht. Did they ever beat you unconscious? Haben sie dich jemals geschlagen? Maybe they did. Vielleicht taten sie das. Did they ever nail you to a cross? Haben sie dich jemals ans Kreuz genagelt? And let you hang there for 6 hours? Dass du dort hingst, 6 Stunden lang? And then spit on you while you're hanging there? Und dass du angespuckt wurdest, während du dort hingst? It is enough. Es reicht aus. For a disciple to be like his master. Dass ein Jünger so wie sein Herr ist. This is discipleship. Das ist Jüngerschaft. And when we look to the disciples of the Lord, und wenn wir auf die Jünger des Herrn blicken, we look at a very clear picture. Dann sehen wir ein sehr klares Bild of people who became like their master. Die so wie ihr Meister wurden. I heard a story of a Jewish man. It was in a prison in Eastern Europe somewhere. Ich habe da von einem Juden etwas gehört im Osten Europas, eine Geschichte. It was a preacher. Das war ein Christ, ein Prediger. And he was in prison for a long time. Und er war lange im Gefängnis. And this young guard came in. Und da kam dieser junge Wachmann rein. And he became friends with this man, or he knew this man. Und sie wurden quasi Freunde. Er kannte diesen Mann. And finally he said. Und schließlich hat er dann gesagt. He said, "Tell me what God is like." Er hat ihn gefragt, sag mir doch, wie Gott aussieht. And this old man thought. Dieser alte Mann hat nachgedacht. Then he slowly answered. Und dann hat er langsam geantwortet. Do you want to know what God is like? Du möchtest wissen, wie Gott ist? He's like me. Er ist so wie ich. That's what God is like. So ist er. And obviously, this soldier's heart was touched. He gave his life to Christ. Und offensichtlich war das Herz dieses Soldaten dann berührt worden. Er hat sein Leben Christus übergeben. If someone asked me, wenn mich jemand fragte, Sir, mein Herr, Ma'am, oder meine Dame, Mom, Mama, Dad, Papa, what is God really like? Wie ist denn Gott wirklich? Could I look that person in the face? Könnte ich dann diesem Menschen ins Gesicht schauen and say, well, und sagen, he's a little bit like me. Nun, er ist ein wenig so wie ich. Exactly like me, but he's a little bit like me. Nicht genauso, aber ein bisschen so wie ich. Like you. So wie du. Yeah, he's ja. Like me. Ja, so wie ich. This is a disciple. Das ist es, ein Jünger. When zu you sein. See the person, you see the master. Wenn du diesen Menschen siehst, siehst du seinen Herrn. Philip said, "Show us the Father." Der Philippus hat gesagt, zeige uns den Vater. Lord, it'll be enough. Herr, das reicht uns. We won't ask any more questions. Wir werden keine Fragen mehr stellen. Show us the Father. Zeige uns den Vater. Please, please. Bitte. Just one time. Show bitte. Us the Father. Bitte nur einmal. Zeige uns den Vater. Real quick. Just real quick. Komm, like 3 seconds. Ganz kurz, nur 3 Sekunden. Just go. There he was. Did you see him? Da war er. Habt ihr ihn gesehen? Oh, we saw him. Great. Thank you. Ja, wir haben ihn gesehen. Danke. Wunderbar. Just real quick. Ganz schnell nur. And he said, How long have I been with you guys? Und hat zu ihm gesagt, wie lange bin ich nun mit euch zusammen? That you have to ask, show us the Father. Dass ihr die Frage stellt, zeig uns den Vater. If you have seen me, wenn ihr mich gesehen habt, you've seen the Father. Habt ihr den Vater gesehen? When people see us, wenn die Leute uns sehen, do they see the Lord? Sehen sie dann den Herrn? This is discipleship. Das ist es, Jünger zu sein. It is identifying personally with the cross. Es bedeutet, sich persönlich mit dem Kreuz zu identifizieren. Jesus said this in John chapter 8. Und Jesus sagte Folgendes in Johannes 8. If you continue in my word, wenn ihr in meinem Wort bleibt, you will know the truth, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird euch freisetzen. From what? Wovon frei? Listen to it again. Nochmals. If you continue in my word, wenn ihr in meinem Worte bleibt, you will know the truth, werdet ihr die Wahrheit erkennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird euch frei machen. From what? Wovon frei machen? From yourself. Von euch selbst. That's what meekness is all about. Darum geht es bei der Sanftmut. Meekness is not my will, but thy will be done. Sanftmut bedeutet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Discipleship is all about freedom. In der Jüngerschaft, da geht es um die Freiheit. It's all about the power to step away from myself. Da geht es um diese Kraft, von mir selbst ein wenig abzurücken. It's all about experiencing God in my life. Darum geht es, dabei geht es, Gott in meinem Leben zu erfahren. It's all about experiencing Christ being manifested through me. Darum geht es auch, dass Jesus Christus in mir manifest wird. That I am a human being. Dass ich ein Mensch bin. That I have Romans 7. Dass ich Römer 7 erlebe. That the things I don't want to do, I do do. Dass ich diese Dinge tue, die ich nicht tun möchte. And the things I do want to do, I don't do. Aber die ich tun sollte, die tue ich nicht. Yes, and I do fail. Ja, und ich versage. Like everyone else. So wie jeder andere auch. But there's the heart of worship. Aber da ist das Herzstück der Anbetung. Yes, and I can come into God's presence through Him. Ja, und ich kann in die Gegenwart Gottes eintreten there's durch forgiveness ihn. From Him. Und es gibt Vergebung durch ihn. And we can share this in common. Und wir können das gemeinsam erfahren. And I can build you up, and you can build me up. Und ich kann dich aufbauen, und du kannst mich aufbauen. In who Christ is. In dem, wer Christus ist. Despite ourselves. Trotz unserer selbst. There's two people in my life that stand out. Da gibt's zwei herausragende Menschen in meinem Leben. When I think of meekness. Wenn ich an die Sanftmut denke. First one's Pastor Stevens. Der erste ist der Pastor Stevens. I've known him for some 28 years now. Ich kenne ihn nun seit 28 Jahren. When I think of him. Und wenn ich an ihn denke, I've known him as my pastor, as a preacher. Dann kenne ich ihn als meinen Pastor, als einen Prediger. I've seen him work in situations. Ich habe gesehen, wie er in Situationen gehandelt hat. The characteristic that stands out is meekness. Aber das Wesensmerkmal, das herausragt, ist die Sanftmut. The second person, und der zweite Mensch, is someone that was here this summer. Das ist jemand, der diesen Sommer hier war. Dr. Lewis. Dr. Lewis. He's a covering in my life. Er ist mein Schutz für mein Leben. He's been in my life for 26 years now. Er ist auch jetzt seit 26 Jahren in meinem Leben. He's been my friend for 26 years. Er ist seit 26 Jahren mein Freund. And when I think of him, und wenn ich an ihn denke, the word meekness comes out. Dann denke ich an das Wort Sanftmut. Now when we talk about this, we're not talking about someone's personality. Also wir sprechen da nicht über die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. We're not talking about someone's personal goodness. Wir sprechen nicht über die persönliche Güte eines Menschen. We're talking about a person. Wir sprechen von einem Menschen. Who says not my will but thy will be done. Der sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. We're not talking about people who don't react at times. Wir sprechen nicht über Leute, die manches Mal vielleicht nicht reagieren auf gewisse Dinge. We're not talking about supernatural people. Wir sprechen nicht von übernatürlichen Menschen. In a natural sense. Im natürlichen Weise. We're talking about people. Sondern wir sprechen von Menschen, who, when worse comes to worse, die, wenn das Allerschlimmste eintritt, when everything is said and done, so wenn alles schon unter Dach und Fach ist, you know they'll be before God. Dass du dann weißt, dass du vor Gott trittst. Do you know why? Because when you're with these people, weil also dass du vor Gott bist, ja, weil wenn du mit diesen Menschen zusammen bist, you are at rest. Dann kannst du Ruhe erfahren. You are at rest. dann ruhst du dich aus. And there's certain people, und es gibt gewisse Menschen, who are big on discipleship, die Großes leisten bei der Jüngerschaft, and never at rest. Aber da hast du niemals Ruhe. Because rest comes from meekness. Weil die Ruhe durch die Sanftmut and kommt. Meekness comes from humility before God. Und Sanftmut kommt durch die Demut vor Gott. If meekness is not there, wenn es keine Sanftmut gibt, the humility before God is not there. Ist auch die Demut vor Gott nicht da. If forgiveness is not there, wenn die Vergebung nicht da ist, there's no meekness. Gibt's auch keine Sanftmut. Because this is the greatest expression of meekness, forgiveness. Weil die Vergebung ist der größte Ausdruck der Sanftmut. So where does that leave us? Also wohin, wo belässt uns das? Do we want to be disciples? Wollen wir Jünger sein? I want to be a disciple. Ich möchte ein Jünger sein. I want to be like my master. Ich möchte so wie mein Herr sein. I know in my natural I am not. In meiner natürlichen Gesinnung weiß ich, dass ich das nicht bin. And I know that only he can do it. Und ich weiß, dass nur er es in mir and tun this kann. Is why we commit things to him. Und deshalb übergeben wir Dinge Gott. Lord, I don't have any forgiveness in me. Herr, ich habe kein Fünkchen an Vergebungsbereitschaft in mir. Angry person. Ich bin ein zorniger Mensch. Hurt. Ich bin verletzt. I don't have it. Ich hab's einfach nicht. But you have it. Aber du hast es. Please, bitte. Please, flow through me. Bitte fließe du durch and mich then hindurch. When I forgive, und dann, wenn ich vergebe, and the person says, und dieser Mensch sagt, are you sure? Bist du dir sicher? Yeah, I'm sure. Ja, ich bin mir sicher. You know why? Weißt du warum? It's not coming from me. Weil das nicht ich bin. This is God. Das ist Gott. I could never do this. Ich könnte das niemals tun. All the glory goes to God. Alle Herrlichkeit geht zu Many Gott. Of us can't forgive because we're trying to forgive from our own power. Viele von uns können nicht vergeben, weil wir aus eigener Kraft zu vergeben versuchen. I will forgive. Ich werde vergeben. You can't forgive. It Nein. has to come from God. Du kannst nicht vergeben. Das muss It von Gott has kommen. To be God. Das muss Gott sein. Lord, I can't do this. Herr, ich kann das nicht machen. But you can do this, please. Aber du kannst das machen, bitte. Flow through me. Du fließt durch mich hindurch. I want to be meek. Ich möchte sanftmütig sein. I'm humbling myself before you. Ich demütige mich vor dir. I'm nothing. Ich bin nichts. Please. Bitte. Please. I want to reflect you. Bitte, ich möchte dich widerspiegeln. I take up my cross. Ich nehme mein Kreuz auf mich. And I identify personally with you. Und ich identifiziere mich persönlich mit dir. The heart of worship. Das Herzstück der Anbetung. Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. Wow. Oh Lord. Oh Herr, please, bitte. Reflect this in my life. Bitte, spiegel du das wieder in meinem Leben. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, who is like you? Wer ist schon wie du? There's nobody. Niemand. Lord Jesus, there's no one like you. Herr Jesus, da ist niemand so wie du. We have no meekness. Wir haben keine Sanftmut. It comes from you. Sie kommt von dir. It's the fruit of the Spirit. Es ist die Frucht des Geistes. It is not a work of the flesh. Es ist kein Werk im Fleisch. We pray this morning. Wir beten heute. That as we begin the series on discipleship. Dass wenn wir jetzt diese Serie über die Jüngerschaft beginnen. That we would humble ourselves before you. Dass wir uns vor dir demütigen. That we would pray. Und dass wir beten. Oh Lord. O Herr. Give us meekness. Schenk du uns die Sanftmut. Open our eyes. Öffne uns die Augen. Let it flow through us. Und ström du hindurch durch uns. If there's somebody that we have not forgiven in our hearts. Und wenn es da jemand gibt, den wir im Herzen noch nicht vergeben haben. Someone that we cannot thank you. Jemanden, für den wir dir nicht Dank sagen können. That the situation happened. Dass deine Situation geschehen ist. We pray. Dann beten wir. Work in our hearts. Wirke du in unseren Herzen. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand You've hier. Never received Jesus. Und du hast Jesus noch niemals angenommen. If you die today, wenn du heute stirbst, where will you go? Wohin kommst du dann? Have you been washed in the blood of the Lamb? Wurdest du gewaschen im Blut des Lammes? Has your sin been taken away? Wurde die Sünde von dir weggenommen? Do you have security with God? Hast du Sicherheit mit Gott? Let's pray. Lasst uns beten. God in heaven, Gott im Himmel, be my father. Sei mein Vater. Receive me. Nimm mich auf. Wash me. Wasche mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Who takes away the sin of the world. das die Sünden der Welt hinwegnimmt. I want to be a true worshipper. Ich möchte ein wahrer Anbetender sein. I want to come into your presence. Ich möchte in deine Gegenwart eintreten and experience your joy. Und deine Freude erfahren and your peace. Und deinen Frieden. Please. Bitte. Father, we thank you. Vater, wir danken dir for who you are. Für das, wer du bist. You are amazing. Du bist wunderbar. Lord Jesus. Herr Jesus. You are amazing. Du bist wunderbar. Thank you. Danke. Let's all stand and sing a song. Stehen wir alle auf und singen wir ein Lied.